When you start seeing the kinds of risks that we saw being taken in this last crisis, that we can catch it before the crisis occurs. Man müsse die Risiken künftig erkennen, ehe sie zur Krise ausarten. Mit diesen Worten gab Präsident Obama dem TV-Sender Bloomberg einen ersten Vorgeschmack auf seine Radikalreform der amerikanischen Finanzaufsicht. Das Vorhaben ist gigantisch. Eine neue Aufsichtsbehörde soll Durchschnittsbürger und Investoren stärker schützen, man will gescheiterte Unternehmen im Krisenfall schneller geordnet abwickeln können, es wird eine Art Ethikrat für die Wall Street geben. Fast jeder Winkel der Bankenwelt wird von den Umwälzungen berührt. Washington plant nicht nur die regulären Geld- und Investmenthäuser stärker zu kontrollieren, sondern auch die Ratingagenturen sowie die schattenhafte Hedgefondsindustrie. Derivatives are a huge potential risk to the system. We are going to make sure that they have to register. Ferner, so Obama, sei es wichtig, auch exotische Finanzinstrumente wie etwa Derivate aus der regulatorischen Grauzone hinaus ans Licht zu ziehen. Transparenz, so lautet die Devise. Auch für die Aufsichtsbehörden ändert sich vieles. Das bürokratische Labyrinth und Kompetenzgerangel des amerikanischen Systems gilt als mitverantwortlich für die globale Finanzkrise. Deshalb soll die US-Notenbank Fed nun mehr Macht bekommen, um die mächtigsten Akteure zu überwachen, ob letztere nun aus der Banken-, Versicherungs- oder Finanzbranche kommen. Well, first of all, I think Ben Bernanke has done an extraordinary job under extraordinary circumstances. Notenbankchef Ben Bernanke habe einen außerordentlichen Job unter außerordentlichen Bedingungen gemacht, so begründet Obama die neue Machtfülle der Fed. Just dieses Kernstück der Reform ist jedoch vielen ein Dorn im Auge. Dick Bouvier ist einer der wenigen Analysten, die die schwere Finanzkrise in den USA früher kommen sahen als alle anderen. I think the Federal Reserve is absolutely the worst possible regulator to put in place because die Notenbank Fed ist der schlechteste zentrale Regulierer, den man sich denken kann. Schließlich hat sie jahrzehntelang tatenlos zugesehen. Sie hat die Exzesse, die uns in diese Lage gebracht haben, einfach ausarten lassen. Das Reformbündel kommt aber sowieso zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Die US-Banken müssen in diesen Tagen darum kämpfen, ihre Position auf den globalen Finanzmärkten zu verteidigen. Zusätzliche Regulierungen stehen da nur im Weg. Auch im Kongress wird Obamas Reform nicht nur auf Freunde stoßen. Ähnliche Ambitionen sind dort in der Vergangenheit schon oft gescheitert. Am Donnerstag wird US-Finanzminister Geithner vor den Ausschüssen von Senat und Repräsentantenhaus erscheinen. Fragen und Kritik sind programmiert.